Schlusswort. In meinem Kramarsch-Buche habe ich die neuslawische Bewegung als eine der sieben Hauptursachen des Weltkrieges bezeichnet und Kramarsch als deren Anstifter hingestellt. Die Ereignisse haben mir im vollsten Umfange recht gegeben und jene maßgebenden Persönlichkeiten, welche meinen Ausführungen zu wenig Glauben schenkten, mögen es mit ihrem Gewissen abmachen, ob und inwieweit sie sich an dem entsetzlichen Zusammenbruch mitschuldig fühlen. Es hat sich wieder einmal die alte Wahrheit bestätigt, dass in Zeiten höchster Gefahr nichts so verderblich wirkt wie eine schwächliche, schlecht unterrichtete, zaghafte und planlose Regierung. Von meinen damaligen Ausführungen habe ich demnach nichts zurückzunehmen. Nur eines möchte ich aufgrund erweiterter Einsicht in die Verhältnisse richtigstellen. Die im Kriege verwendeten Schlagworte von der deutschen Barbarei, vom preußischen Militarismus, von der Befreiung der kleinen unterdrückten Nationen, vom Kampf für Humanität, Zivilisation, Kultur und so weiter wurden nicht erst von Kramarsch erfunden, sondern von ihm aus dem Sprachschatze Bruder Mazzinis übernommen, der sie schon 70 Jahre vorher im Kampfe gegen Österreich verwendet hat. Sie sind zu Schlagworten der Weltfreimaurerei geworden und da Kramarsch gleich vielen anderen slawischen Führern zu den wissenden Maurern gehört, so ist es nur natürlich, dass er die Sprache seiner Brüder spricht. Das vorliegende Werk steht demnach in keinerlei Hinsicht im Widerspruch zu meinem früheren Buch, sondern bildet dessen naturgemäße Ergänzung, indem es eine andere Hauptursache des Weltkrieges loslegt, die noch weitaus höher einzuschätzen ist wie die neuslawische Bewegung. Beiden gemeinsam ist unversöhnlicher Hass gegen die Mittelmächte, gegen das Deutschtum, gegen die Machtstellung des Deutschen Reiches, gegen die kaiserlichen Despoten und gegen alles, was christlich ist und heißt. Kurz, gegen die teutonische Barbarei, wie sie es nennen. Der Ariadnefaden, der sich von Prag nach Paris hinüberzog, musste mich mit Notwendigkeit zu den Freimaurern führen. Als ich später die Gewissheit erhielt, dass auch Kramarsch der Drei-Punkte-Brüderschaft angehöre, war es für mich längst keine Überraschung mehr. So also kam ich zur Freimaurerei. Bald sprach sich's im Freundes- und Bekanntenkreise herum, dass ich mich derzeit mit dieser Sache beschäftige. Ohne viel dazu beizutragen, versprach mir bald dieser, bald jener ein interessantes Buch, das ich unbedingt lesen und benutzen müsste. Der eine sandte ein paar Bände des Herold, ein anderer ältere Jahrgänge der Bauhütte, wieder ein anderer verschaffte mir die Revue Marconique, die Revista Masonica, Freemasons Chronicle, dann brachte mir die Post eine ganze Anzahl Bände ausgesprochener Geheimliteratur, deren gütige Spender bis heute ich nicht erraten habe. Dann wieder erhielt ich einige alte Jahrgänge der Latomia. Kurz und gut, ich bekam mit der Zeit so viel Material in die Hand, dass ich schon die Befürchtung hegte, den Stoff nicht bewältigen zu können. Allen edlen Spendern sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Daneben stand ich in Verbindung mit mehr als 20 Buchhandlungen, die mir Neuerscheinungen und ältere Werke verschafften. So hatte ich bald eine ganze Bibliothek beisammen, die sich zurzeit auf weit über 150 Nummern beläuft. Etwa 5000 Notizen, die ich mir seinerzeit daraus machte, bildeten die Vorarbeit für die Ausführung. Vieles, allzu vieles fast, ließ ich wegen Raummangels unberücksichtigt, denn das Buch musste kurz, inhaltsreich und daher lesenswert sein, um unmittelbar auf das Volk zu wirken. Gewiss wäre es mir leichter gefallen, ein paar dicke Bände von vielen hundert Seiten zu schreiben, denn an Material fehlte es mir nicht. Ich widerstand dieser Versuchung und fasste mich so kurz wie möglich. So manches Zitat verdanke ich den sachkundigen Schriften Hermann Grubers, der zu den genauesten und belesesten Kennern der Freimaurerei gehört und von den Brüdern selbst ohne Nachprüfung zitiert wird. Ein Zeichen seiner unbedingten Verlässlichkeit. Von anderen Gegnern der Freimaurerei, aus deren Schriften ich Stellen entnahm, seien besonders erwähnt Dr. Peter Gerhard, Freimaurerei und Politik, Dr. Brauweiler, stark benutzt habe ich auch das reichhaltige Vortragswerk. Die Freimaurerei Österreich-Ungarns, ebenso leistete mir gute Dienste Dr. Walters Buch über die Freimaurerei, dem namentlich französische Quellenstellen entnommen wurden. Die freimaurerischen Bücher und Zeitschriften selbst sind stets in Fußnoten oder im Text ersichtlich gemacht, so dass ich dem Leser eine ermüdende Aufzählung ersparen kann. Anmerkung von Unglaublichkeiten.com: Die Fußnoten sind nur insoweit mitgelesen, als sie den fließenden Text nicht unterbrachen. Weiter im Text. Allerdings wurde ich von mehreren Seiten auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit einer solchen Veröffentlichung freimaurerischer Geheimnisse für mich verbunden wären. Man erinnerte mich an das Schicksal des französischen Abgeordneten Suveton, an die Ermordung William Morgans, an das geheimnisvolle Ende des Marquis de Moret, an die unaufgeklärten Todesfälle des Hauptmanns Valerio und des Präfekten Lorenzo, an das Verbrechen, das zu Kriegsbeginn an Jean Jaurès begangen worden war, und an ein Dutzend anderer Fälle, die meinem Gedächtnis bereits entschwunden sind. All das konnte mich von meinem Entschlusse nicht abbringen, unserem armen, niedergetretenen und geknebelten deutschen Volk wenigstens die Augen zu öffnen. Dazu kommt die Überlegung, dass die Freimaurer, wie allgemein bekannt, außerordentlich kluge und vorsichtige Leute sind. Würden sie gegen mich irgendetwas unternehmen, so würde die ganze Welt mit Fingern auf sie als die geistigen Urheber und Anstifter hinweisen, was ihnen gewiss höchst unerwünscht wäre und ihre Sache außerordentlichen Schaden bringen würde. Auch können sie nicht wissen, ob nicht von irgendeiner Seite nach alttestamentarischer Grundlage Aug um Aug Gleiches mit Gleichem vergolten würde. Man kennt heute Namen und Wohnorte der Maurerfürsten, man würde sie im Bedarfsfall auch ohne Zuziehung eines Sherlock Holmes zu finden wissen. Wir leben auch nicht in Portugal, wo man straflos durch gedungene Mordbuben nach Belieben Könige abschlachten und unangenehme Präsidenten niederknallen lassen kann. Wo steht bei uns ein politischer Mörder an der Spitze der von Freimaurern geführten Sozialdemokratie? Aber auch in sozialdemokratischen Köpfen dürfte die Erkenntnis aufdämmern, dass mit politischen Morden wenig oder nichts erreicht wird. Wollte doch Friedrich Adler nach eigenem Eingeständnis durch die Ermordung des Grafen Stürck den Krieg abkürzen und rasch dem Ende zuführen. In Wirklichkeit hat er ihn verlängert. An dem Elends- und Vernichtungsfrieden ist er wesentlich mitschuldig. Im Übrigen mögen sich gewisse Kreise gesagt sein lassen, dass heute die Kenntnis der geheimnisvollen Ausübung der königlichen Kunst nicht bloß auf Hochgradmaurer allein beschränkt ist. Das Buch musste geschrieben werden, es war eine sittliche Notwendigkeit. Und es musste von einem deutschbewussten Politiker stammen, nicht von einer Seite, die man als klerikal oder ultramontan oder jesuitisch angehaucht verdächtigen konnte. Die Klerikalen haben wahrlich genug auf diesem Gebiete getan, um die Bevölkerung aufzuklären. Wenn ihnen nicht geglaubt wurde, so ist es zum guten Teil unsere eigene Schuld. Es musste endlich gleich mit deutscher Gründlichkeit zugegriffen und ans Werk gegangen werden. Nicht das Urteil des Verfassers darf maßgebend sein. Einzig und allein die unerhörte Wucht der zusammengetragenen Tatsachen soll den Leser davon überzeugen, dass nicht wir Deutschen an dem entsetzlichen Blutvergießen schuld sind, auch nicht die sichtbaren Regierungen unserer Feinde, sondern jene dunkle, geheimnisvolle Macht, die wir kurz Weltfreimaurerei nennen, hinter der sich aber niemand anderer als das Weltjudentum als unsichtbarer Lenker des Schicksals aller Völker und Staaten verbirgt. Zum Schluss noch ein Wort über die Republik. Aus meinen Ausführungen wird jeder unbefangene Leser die Folgerung gezogen haben, dass ich für die republikanische Staatsform nicht allzu viel übrig habe. Mein Standpunkt ist eben der: Eine gute von Deutschen geleitete deutsch-österreichische Republik, in der jeder vor bestem Wollen für das Gesamtwohl erfüllt ist, ist mir hundertmal lieber als eine schlechte Monarchie. Eine gute Monarchie hingegen, mit einem befähigten, gut beratenen, klugen, arbeitsfreudigen, tüchtigen, verlässlichen deutschen Kaiser an der Spitze, ist mir tausendmal lieber als eine Schieber- und Verbrecherrepublik unter einem Maurerfürsten vom Schlage eines Eisner, Lenin, Adler oder Bela Kuhn. Ende des Buches.